Depeche Mode mit einem ihrer größten Hits Walking in My Shoes, wo die Gitarre besonders gegen Ende mit dem E-Bow zum Singen gebracht wurde. Dass man heute wieder völlig stilübergreifend Sounds mit dem E-Bow hört, liegt nicht zuletzt an aktuellen Bands, die den Sound in die heutige Musik zurückbringen. Gutes Beispiel sind die englischen Radiohead. Von ihrer CD My Iron Lung hören wir das Stück My Iron Lung.